Ja, ich bin froh und dankbar, hier zu sein und mit euch zusammen dieses Jahresende zu begehen. Gemeinschaft mit euch zu haben, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Ich denke, das ist wichtig. Das ist auch wichtig, mal innezuhalten. Wobei das innerlich bei mir gar nicht so ist, weil heute der Tag, hey, da ist so viel daneben gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr noch innerlich so da seid. Aber es ist wichtig, mal zur Ruhe zu kommen, innezuhalten und nachzudenken. Vielleicht aufs neue Jahr zu gucken, aber auch zurückzuschauen. Ich habe einfach den Eindruck, wenn ich so zurückschaue, dass Gott uns als Gemeinde auch ja, irgendwie an die Hand nimmt und ein Stück weit führt. Dass er uns erklärt, wie er ist und was er mit uns vorhat, worauf es ihm ankommt. Woran mache ich das fest? Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber die letzten Gottesdienste, wie die thematisch so ineinander gespielt haben. Und das ist nicht normal oder das ist nicht zwingend, weil wir haben, wie ihr wisst, ja ganz viele verschiedene Prediger und wir geben das Thema nicht vor. Und trotzdem passt das. Ich mag da mal ganz kurz dran erinnern, der Bernd Groth hat vor ein paar Wochen hier seinen Gottesdienst gehalten, hieß Ein Blick in das Herz Gottes. Da hat er, wie er es ausgerückt hat, das Gleichnis der gute Weinbauer behandelt und dort wurde klar, wie Gottes Handeln ist und wie sein Wesen ist. Und ja, wie wir in diesem Weinberg mitarbeiten können, haben wir dann in dem Gottesdienst für den König gehört. Dort ging es um Mitarbeiterschaft, nicht gezwungen, sondern die aus dem Herzen kommende Mitarbeiterschaft. Die uns geschenkten Gaben einfach für ihn, für den Zweck, für Mitarbeiterschaft im Reich Gottes einzusetzen. Danach die Woche die anvertrauten Zentner. Der Gerd Weigelt hat eigentlich genau an der Stelle weitergemacht. Hat diese ganzen praktischen Sachen, wo wir wirklich auf unsere Gemeinde geschaut haben und ganz konkrete Beispiele gehört haben, nochmal biblisch unterlegt. Andreas Hasstedt hat mit dem Thema Dienen weitergemacht. Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und in der Christfestbar hat Jens gefragt, warum tut er das? Warum tut Gott das? Und hat in sehr, sehr komprimierter Form, wie ich finde, sehr, sehr gut dargestellt, was Gott so vorhat, welchen Plan er seit ewigen Zeiten verfolgt. Er liebte uns schon immer und sein Handeln dient immer unserer Errettung. Und habt ihr noch die drei Fragen vom Weihnachtsgottesdienst im Kopf, die Ruben gestellt hat? Hörst du auf Gott? Wie nah lässt du dich Gott an dich heran? Und machst du dich auf den Weg? Und ich glaube, dass uns diese drei Fragen, dieses Thema, dass es uns nächstes Jahr beschäftigt. Und ich bin zuversichtlich, dass Gott uns da leitet und voranbringt. Und jetzt möchte ich nochmal kurz mit uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du im Regimente bist, dass du uns führst und leitest auf Wegen, die wir manchmal nicht verstehen, die uns sonderbar sind, aber du kommst zum Ziel und du weißt, was du tust. Und ich bitte dich, ja, nimm mich jetzt in die Hand, rede du zu uns und gib uns ja, noch Dinge mit, die für uns ganz persönlich wichtig sind. Danke dafür. Amen. Ja, Rückblick, zurückblicken, innehalten, sich Zeit nehmen. Warum ist das wichtig? Ich denke, dass aus Dingen, die vielleicht schlecht gelaufen sind, die nicht so gut gelaufen sind, so im Jahr, dass wir daraus lernen können, das zukünftig vielleicht anders zu machen oder damit umzugehen. Oder wie gehe ich mit Veränderung um? Ich denke, bei jedem persönlich ist eine ganze Menge passiert in diesem Jahr. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist privat, beruflich eigentlich eine Menge passiert. In der Gemeinde hier ist Heinrich plötzlich nicht mehr da. Da haben wir letztes Jahr um die Zeit überhaupt nicht dran gedacht. Mit Dingen umgehen, aus Dingen lernen. Aber auch sich an Dingen freuen, auf die guten Dinge schauen. Was ist gut gelaufen? Wo hat Gott geholfen? Wo hat er eingegriffen? Und dann auch nicht zu vergessen, ihm dafür zu danken. Es gibt immer Situationen, wo auch in der Bibel zurückgeblickt wurde. In 5. Mose heißt es, erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch auch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Und ich denke, Gott wollte seinen Kindern, den Menschen auch immer schon was zeigen. Und er wollte immer seine Kinder vorbereiten für das Leben und ausrüsten für das Leben. Auch heute. Gott schaut liebevoll auf uns und lässt auch Schwierigkeiten zu. Und er lehrt uns heute. Das sollten wir im Blick haben. Ich möchte uns heute einen Vers mitgeben, den wir vielleicht so ein bisschen mit ins neue Jahr nehmen. Ich habe auch so kleine Kärtchen ausgedrückt. Du kannst jetzt mal die Präsentation starten, Dieter, bitte. Und da habt ihr diesen Vers, wo es heißt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinem Auge leiten. Und ich möchte kurz diesen Vers ein bisschen anschauen, weil es ist schon ein besonderer Vers, ein besonderer Psalm. Wisst ihr, es gibt 150 Psalme, aber es gibt nur 7 Psalme, wo Gott wirklich in wörtlicher Rede redet. Ganz speziell. Ansonsten sind es ganz viele Gedichte, Lieder, Gebete. Aber in 7 Psalmen spricht der Herr in wörtlicher Rede. Und ich möchte kurz beleuchten, was ist da Gottes Absicht und uns auch zeigen, wie mal auf einen Baumeister schauen, der von Gott ausgerüstet wird, wie das so vonstatten geht. Was ist die Absicht Gottes hier? Ich habe es schon erwähnt, Jens hat es eigentlich beschrieben. Gott hat vor der Erschaffung der Welt den Plan fertig gehabt und uns erwählt. Wir sollen ein Gegenüber für ihn sein. Und er bereitet uns dafür zu. Und wenn du die Bibel mal durchliest, also wenn du sie durchlesen würdest von vorne bis hinten, jedes Wort, jeden Vers, dann stellst du fest, dass in so vielen Kapiteln, ich will nicht sagen in fast jedem, aber in so vielen Kapiteln steht, ich will. Immer und immer und immer wieder. Manchmal ist da eine Stelle bei, wo Gott wütend ist. Ich will sie vernichten. Aber das ist die absolute Minderheit. In der Hauptsache, in den meisten Fällen steht dort eigentlich liebevoll und fürsorgend. Ich will dich beschützen. Oder ich will für dich streiten. Oder ich will mit dir mein Reich bauen. Ich denke, er möchte durch uns, an uns und mit uns arbeiten. Du bist ein Mitarbeiter Gottes. Und was einen Mitarbeiter ausmacht, was ein Mitarbeiter benötigt bzw. tun muss, das möchte ich gleich mal kurz beleuchten. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zur Absicht. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinem Auge leiten. Hier steht dreimal im Grunde, ich will. Ich will dich unterweisen, uns lehren, ausbilden, für etwas bereit machen und uns den Weg zeigen, Richtung geben oder Möglichkeiten aufzeigen. Und er möchte uns leiten, uns dabei zur Seite stehen. Und mit seinem Auge möchte er uns leiten. Und wir dürfen sicher sein, derjenige, der diese Welt geschaffen hat, diesen ganzen feinen und tollen und ganz, ja, unglaublich für uns, unglaublich komplizierten Vorgängen und Gesetzmäßigkeiten. Wir dürfen sicher sein, dass der Gott den Überblick hat und dass wir ihm vertrauen dürfen, dass es da nichts Besseres gibt. Und das möchte er, dass wir ihm vertrauen. Bei diesen drei Worten, unterweisen, den Weg zeigen, leiten, habe ich so gedacht, heute würde man das nennen Supervision. Wir haben, oder das ist ein großer Teil meines Jobs gewesen, über Jahre, wo ich Mitarbeiter gecoacht habe, wo wir von Supervision gesprochen haben, wo wir sie begleitet haben, wo wir sie irgendwo hingebracht haben, ausgebildet. Und ich habe so gedacht, ja, wir haben auch nicht immer sofort eingegriffen und wir haben den Mitarbeiter auch Fehler machen lassen. Warum? Damit er daraus lernt. Im Grunde geführt, aber die Freiheit gelassen und diese Freiheit, diesen Willen, den er uns geschenkt hat, den respektiert Gott immer. Und das ist das, was uns Menschen halt ausmacht. Er hat uns den freien Willen geschenkt und wir dürfen ihn nutzen. Aber wenn man so über Supervision nachdenkt, ist mir eins ganz wichtig geworden und eins ganz klar geworden. Das Wichtigste dabei ist, man muss es wollen. Derjenige, der gecoacht wird, muss es wollen. Wenn er das nicht will, dann passiert nichts. Man muss zuhören, man muss zusammenarbeiten wollen, man muss lernen wollen. Ich will dich unterweisen. Wir schauen mal ganz kurz auf den Kontext. Also es lohnt sich für euch auch den Psalm einfach mal zu lesen zu Hause. Das führt alles viel zu weit. So viel Zeit haben wir nicht. Aber an dieser Stelle, in diesem Psalm, war David am Boden. Der hatte Schuld auf sich geladen. Und mit dieser Schuld kam er eigentlich gar nicht klar. In Vers 3 heißt es, als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. David wollte diese Schuld geheim halten vor Gott. Und das hat ihn ganz krank gemacht. So krank, dass er eigentlich gar nicht mehr konnte. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Entschluss fasste, ich will meine Schuld dem Herrn bekennen. Er entschließt sich dazu, Buße zu tun. In Vers 5 steht dann, doch endlich gestand ich mir die Sünde und gab auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und da habe ich auch gedacht, das ist so wichtig. Klar haben wir das Gnadengeschenk Jesu angenommen. Und er ist für unsere Schuld gestorben. Aber deswegen sündigen wir immer noch, wir sind Menschen. und das immer wieder mal vor Gott zu bringen und zu sagen, hey, da habe ich daneben gelangt. Das möchte ich nicht. Entschuldige, vergib mir. Und dann im Herzen den Entschluss zu fassen, jetzt handle ich anders. Dieser Entschluss, der ist so wichtig. Das kann man ja in verschiedenen Formen machen. Ob das still zu Hause passiert, ob das in einer Gebetsgemeinschaft oder im Hauskreis oder mit einem Glaubensbruder oder einem Freund geschieht. Das ist egal, aber es befreit. Diese Schuld loszuwerden befreit. David bekennt die Schuld und Gott vergibt. Fertig, könnte man sagen. Aber Gott ist nicht damit fertig. Gott geht weiter, gibt und will mehr. Dann sagt er nämlich, ich will dich unterweisen. Er selber. Und dich leiten. Und im Grunde steckt da drin, wenn du willst. Das ist aus meiner Sicht ein so wichtiger Punkt. Ein Beispiel. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du sollst mit dem Rauchen aufhören oder du sollst abnehmen, wie lange hält das? Also wenn du überhaupt anfängst. Es ist doch was ganz anderes, wenn du selber, wenn es dir einfach reicht. Also wenn man so sagt, ey, jetzt habe ich die Schnauze aber gestrichen voll. Und du dann sagst, jetzt will ich was ändern. Im Grunde platzt dir der Kragen und sagst, ab jetzt. Dann fasst du einen Entschluss. Und dann bist du auch offen für Leute, die dir helfen wollen. Und im Grunde ist es im Glaubensleben nichts anderes. Genauso. Erst wenn du in deinem Herzen diesen Entschluss gefasst hast, dich verändern zu lassen, dich unterweisen zu lassen, dich leiten zu lassen, dann hörst du mit den richtigen Ohren zu. Dann suchst du den Herrn, dann willst du dich mit ihm austauschen und lässt dich leiten. Hast du für dich schon den Entschluss gefasst, dich leiten zu lassen? Ich selber merke das, ja, ich habe den Entschluss gefasst, aber immer wieder falle ich oder denke nicht mehr drüber nach oder gehe wieder eigene Wege. Und dafür ist unser Gott gnädig und nimmt uns immer wieder neu an, verliert die Geduld nicht mit uns. Ich möchte so einen kleinen Schnitt machen und jetzt mal so einen Baumeister betrachten aus der Bibel und überlegen, was haben wir für Fähigkeiten oder was für Fähigkeiten benötigt er und was hat Gott da für ihn vorgesehen. Machen wir das nächste Bild bitte, Dieter. Das ist ein Bild von Marc Chagall. Er hat wohl viele Bilder aus der Bibel gemalt, also vertont hätte ich jetzt fast gesagt, also auf die Leinwand gebracht. Und man sagt, dass er das nicht nur einfach so umgesetzt hat, sondern dass er auch einen Blick dafür hatte und dass Gott ihm da die Augen geschenkt hat, auf das Wesentliche zu schauen. Und das kann nur Gott schenken, wenn man auf das Wesentliche schaut. Ihr wisst, Mose hat das Volk durch die Wüste geführt. Und dann gab es diesen Auftrag, die Stiftshütte zu bauen. Und dieser Auftrag, der war ganz detailliert, also minutiös hat Gott dem Mose das gesagt, was da wie gemacht werden soll, wie groß das sein soll, welche Farben das haben soll, welches Material und so weiter. Gott gibt es vor und wir führen es aus. Tja, und welche Fähigkeiten benötigt so ein Baumeister? In 2. Mose 31, Vers 2 steht, siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, den Sohn Hurs vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen, in Gold und in Silber und in Erz und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und das Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Also Gott hat seinen Baumeister selber berufen, mit Namen gerufen sogar, und hat ihn mit allem, was er benötigt, ausgestattet, ausgerüstet. Er war ausgerüstet mit seinem Geist und mit vielen handwerklichen Geschick. Wozu? Um seinen Willen zu tun, den Willen Gottes. Und Bezalel wollte den Willen tun. Dieser Mann, das ist der Bezalel. Bezalel heißt übrigens unter den Augen Gottes oder unter dem Schatten Gottes. Jedenfalls hat er den Willen Gottes hier gemacht. Was auffällt, ist doch, dass er macht da gerade wohl ein paar Kronleuchter für die Stiftshütte oder ein paar Leuchter. Das sind ja keine Kronleuchter, sondern nur Leuchter. Aber was auffällt, ist, er schaut gar nicht hin, was er tut. Warum? Weil er auf Gott schaut. Er schaut auf Gott und macht mit seinen Händen was anderes. Er möchte den Willen Gottes tun und nichts Eigenes hineinbringen. Und ich glaube, dass das unsere Richtung sein sollte. Auch als Gemeinde, persönlich und aber auch als Gemeinde. Auf Gott schauen. Und zu hören, was möchte er? Und es dann tun. Wir müssen uns nicht immer den Kopf zermartern, was man alles tun könnte, sondern lernen, mehr zu hören. Ich glaube, da haben wir was zu tun nächstes Jahr. Und uns den Weg zeigen lassen. Ich habe für mich den Entschluss gefasst, ich möchte das tun. Und ich bin sehr gespannt, was das neue Jahr für uns bringt. Was Gott für uns vorgesehen hat. Du kannst auf das Bild wieder zurückgehen. Nehmt diesen Vers einfach mit. Sinnt darüber nach. Geht mit dem Herrn ins Gespräch, was er für dich ganz persönlich bedeutet. Ich habe so ganz kleine Kärtchen, da ist dieses Bild und dieser Vers drauf. Du kannst es kaum lesen, aber das ist nicht wichtig. Das ist eine Erinnerung. Kann auch fürs Portemonnaie sein. Lass dich drauf ein und lass dir von dem Herrn persönlich sagen, was für dich wichtig ist. Ich lade uns jetzt ein zu einer Gebetsgemeinschaft, wo ihr nochmal die Möglichkeit habt, einfach Gott zu danken, auch für Dinge, die im Jahr passiert sind. Oder auch zu bitten. Oder Dinge zu bekennen, wie ihr wollt. Lasst euch da ein bisschen leiten. Ich schließe dann von hier vorne ab. Ja, danke, Vater, dass du alle unsere Gebete reagierst und dass du alles hörst, ob still, ob laut. Danke für deine persönliche Führung und ich danke dir besonders auch für alle Möglichkeiten, die du uns schenkst, immer wieder neu, so dass wir staunen dürfen. Danke, dass du uns erwählt hast und ausgerüstet hast und uns leiten möchtest. Ich bete aber auch, dass du uns hilfst, dran zu bleiben, wenn hier Menschen sind, die sich ja, entschlossen haben, sich von dir leiten zu lassen. Ja, dann wird der Widersacher kommen und möchte die Sache im Ansatz zerstören und wir brauchen da deine Hilfe. Und ich danke dir, dass du das alles im Blick hast und dass wir mit deiner Hilfe alles erreichen können, was du für uns vorgesehen hast. Und das ist mehr, als wir denken. Vater, wir wollen jetzt das neue Jahr begrüßen und ich bitte dich, dass du uns alle beschützt, auch unsere Familien, vor allen Dingen die Kinder. Und ja, schenk uns eine fröhliche Zeit miteinander, in die wir zurückdenken dürfen und froh im Herzen werden. Danke, dass du mit uns bist. Amen.